So öffne doch. Lebst du noch oder bist du tot? Und immer schläft er, rief Nastassja und pochte mit der Faust an die Tür. Den ganzen geschlagenen Tag schläft er wie ein Hund, wie ein Hund. Öffne doch, es ist schon 11. Vielleicht ist er nicht zu Hause, sagte eine männliche Stimme. Das ist die Stimme des Hausknechtes. Was will er? Er fuhr auf und setzte sich. Sein Herz klopfte so stark, dass es ihn schmerzte. »Wer hat denn die Tür von innen zugehakt?« erwiderte Nastassja. »Sieh mal an, er beginnt sich einzuschließen. Fürchtet er, dass man ihn stehlen könnte? Öffne, du Denker! Wach auf!« »Was wollen Sie? Warum ist der Hausknecht da? Alles ist schon bekannt. Soll ich Widerstand leisten oder öffnen? Ach was, Schluss!« Er richtete sich auf, beugte sich vor und nahm den Haken ab. Sein Zimmer war so klein, dass man den Türhaken abnehmen konnte, ohne vom Bett aufzustehen. Er hatte richtig geraten. Vor ihm standen Nastassja und der Hausknecht. Nastassja blickte ihn irgendwie sonderbar an. Er warf dem Hausknecht einen herausfordernden und verzweifelten Blick zu. Der reichte ihm schweigend ein graues, zusammengelegtes Stück Papier, das mit gewöhnlichem Siegellack zugesiegelt war. »Vorladung aus dem Büro«, sagte er, indem er das Papier überreichte. »Aus welchem Büro?« »Dem Polizeibüro. Was für einem denn sonst?« »Von der Polizei? Warum?« »Woher soll ich das denn wissen? Man verlangt es, und da müssen Sie halt hingehen.« Er sah ihn aufmerksam an, warf einen Blick ins Zimmer und wandte sich, um fortzugehen. »Bist du krank geworden?« fragte Nastassja, die ihre Augen nicht von ihm abwandte. Der Hausknecht drehte auch den Kopf einen Augenblick nach ihm um und sah ihn an. »Seit gestern hat er Fieber«, fügte sie hinzu. Raskolnikow antwortete nichts und hielt das Schriftstück in den Händen, ohne es zu öffnen. »Bleib liegen«, fuhr Nastassja mitleidig fort, als sie sah, dass er die Füße vom Divan herabließ. »Wenn du krank bist, gehst du einfach nicht hin. Es brennt doch nicht. Was hast du da in der Hand?« Er blickte hin. In der rechten Hand hielt er die abgeschnittenen Fransen von der Hose, den Strumpf und die Fetzen der herausgerissenen Tasche. So hatte er mit ihnen geschlafen. Als er später darüber nachsann, erinnerte er sich, dass er im Fieber halb aufwachend dies alles nur fester in seiner Hand zusammengepresst hatte und wieder eingeschlafen war. »Sieh da, was für Lumpen er gesammelt hat und schläft mit ihnen wie mit einem Schatz!« Und Nastassja brach in ihr krankhaftes Dauerlachen aus.